Das Schicksal aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Schicksal. O Mensch, was strebst du doch, den Ratschluss zu ergründen, nach welchem Gott die Welt regiert? Mit endlicher Vernunft willst du die Absicht finden, die der Unendliche bei seiner Schickung führt? Du siehst bei Dingen, die geschehen, nie das vergangene Recht und auch die Folge nicht, und hoffest doch, den Grund zu sehen, warum das, was geschah, geschieht? Die Vorsicht ist gerecht in allen ihren Schlüssen. Dies siehst du freilich nicht bei allen Fällen ein, doch wolltest du den Grund von jeder Schickung wissen, so müsstest du, was Gott ist, sein. Begnüge dich, die Absicht zu verehren, die du zu sehen, zu blöd am Geiste bist, und lass dich hier ein jüdisch Beispiel lehren, dass das, was Gott verhängt, aus weisen Gründen fließt. Und, wenn dir's grausam scheint, gerechtes Schicksal ist. Als Moses einst vor Gott auf einem Berge trat und ihn von jenem ew'gen Rat, der unser Schicksal lenkt, um größere Kenntnis bat, so ward ihm ein Befehl, er sollte von den Höhen, worauf er stund, hinab ins Ebene sehen. Hier floss ein klarer Quell. Ein reisender Soldat stieg bei dem Quell von seinem Pferde und trank. Kaum war der Reuter fort, so lief ein Knabe von der Herde nach einem Trunk an diesen Ort. Er fand den Geldsack bei der Quelle, der jenem hier entfiel, er nahm ihn und entwich. Worauf nach eben dieser Stelle ein Greis gebückt an seinem Stabe schlich. Er trank und setzte sich, um auszuruhen, nieder. Sein schweres Haupt sank zitternd in das Gras, bis es im Schlaf des Alters Last vergaß. Indessen kam der Reuter wieder, bedrohte diesen Geist mit wildem Ungestüm und forderte sein Geld von ihm. Der Alte schwört, er habe nichts gefunden. Der Alte fleht und weint. Der Reuter flucht und droht und sticht zuletzt mit vielen Wunden den armen Alten wütend tot. Als Moses dieses sah, fiel er betrübt zur Erden. Doch eine Stimme rief, »Hier kannst du inne werden, wie in der Welt sich alles billig fügt. Denn wiss, es hat der Greis, der itzt im Blute liegt, des Knabens Vater einst erschlagen, der den verlorenen Raub zuvor davongetragen. Ende von Das Schicksal, aufgenommen von Storylines, Devon.